Und Salomo begann den Tempel Jahwes zu Jerusalem auf dem Berge Moria, wo Jahwe seinem Vater David erschienen war, zu erbauen, an dem Platze, den David bereitet hatte, auf der Tenne des Jebusiters Onan. Und zwar begann er mit dem Bau am zweiten Tage des zweiten Monats, im vierten Jahre seiner Regierung. Und dies war die Grundlegung zum Bau des Tempels Gottes von Seiten Salomos, die Länge betrug, nach altem Maße, 60 Ellen, die Breite 20 Ellen. Und die Vorhalle, die sich östlich vor dem Hauptraume des Gebäudes befand, war 10 Ellen breit, während die Länge, östlich vor der Breitseite des Gebäudes, 20 Ellen betrug, die Höhe 120 Ellen. Und er überzog sie inwendig mit gediegenem Golde. Den großen Raum aber bedeckte er mit Zypressenbrettern, überzog ihn sodann mit lauterem Gold und brachte Palmen und Ketten darauf an. Und weiter überzog er den Raum mit kostbarem Gesteine zum Schmuck, das Gold aber war Pavangold. Und so überzog er den Raum, die Balken und Schwellen, sowie seine Wände und Türen mit Gold und ließ Cherube an den Wänden eingravieren. Sodann stellte er den Raum des Allerheiligsten her, seine Länge betrug, entsprechend der Breitseite des Gebäudes, 20 Ellen, seine Breite gleichfalls 20 Ellen, und er überzog ihn mit lauterem Gold im Gewicht von 600 Talenten. Das Gewicht der Nägel betrug 50 Sekel Goldes. Auch die Obergemächer überzog er mit Gold. Im Allerheiligsten aber machte er zwei Cherube, ein Werk der Bildhauerkunst, und überzog sie mit Gold. Die Flügel der Cherube hatten zusammen eine Länge von 20 Ellen. Der eine, 5 Ellen lange Flügel des einen Cherub berührte die Wand des Gebäudes, während der andere, gleichfalls 5 Ellen lange Flügel den Flügel des anderen Cherub berührte. Ebenso berührte der eine, 5 Ellen lange Flügel des anderen Cherub die Wand des Gebäudes, während der andere gleichfalls 5 Ellen lange Flügel an den Flügel des anderen Cherub antieß. Die Flügel dieser Cherube maßen ausgebreitet 20 Ellen. Sie standen aber auf ihren Füßen und ihr Gesicht war nach dem Gebäude gerichtet. Und er fertigte den Vorhang aus blauem und rotem Purpur, kam es in farbigem Zeug und Byssus und brachte Cherube darauf an. Östlich vor dem Gebäude aber fertigte er zwei Säulen an, 35 Ellen lang, während der Knauf, der sich oben auf einer jeden befand, 5 Ellen maß. Und er fertigte Ketten an, für den unteren Saum der Knäufe und brachte sie oben an den Säulen an, sodann fertigte er 100 Granatäpfel an und setzte sie an die Ketten. Und die Säulen richtete er auf der Vorderseite des Tempels auf, eine rechts, die andere links, die zur rechten nannte er Jachin, die zur linken Boas.